Ich komme zu dir, bezeuge es hier, mein Retter und Herr. Ich liebe nur dich, denn du liebtest mich, mein Herz gehört dir. Du schickst mich nicht fort, so sagt es dein Wort, das Leben verheißt. Wie gut ist dein Plan, ich bete dich an, in Wahrheit, im Geist. Nun singe ich gern von dir, meinem Herrn, in Freud und in Leid. Ich lebe für dich. Ich liebe nur dich, denn du liebtest mich, mein Herz gehört dir. Nun ist es mein Ziel, zu folgen nur dir für alle Zeit. Du weißt, Herr, ich will treu bleiben in dir und gern sein bereit. Doch brauche ich Kraft, es in mir schafft und mich ganz befreit. Von Dingen der Zeit hin zur Ewigkeit, wo nicht mehr ist Leid. Dort singe ich dir ein Loblied zur Ehr, mein Retter und Herr. Dort sing ich verklärt und nicht mehr beschwert, mein Heiland und Herr. Drum komm ich zu dir, ganz öffentlich hier, von deinem ganz erfüllt. Ich lobe nur dich, denn du starbst für mich, mein Herz gehört dir. Ich lobe nur dich, denn du starbst für mich, mein Herz gehört dir.